Abschnitt 2 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 1, Teil 2. Erschrocken stand er auf und gab mir ein Riechfläschchen. »Psst, psst«, sagt er, »auch du bist abgespannt, auch du nervös von allem, was heute Abend passiert ist. Du sprichst toll und entsetzlich. Guter Gott, ist's denn möglich, dass du mich so ganz und gar missverstanden hast? Fasse dich, bitte, fasse dich.« Er hätte ebenso gut einem wilden Tiere sagen können, dass er sich fassen solle. War ich toll genug, jene Worte zu sprechen, so war ich nicht minder toll genug, auf das Thema von der Limonade zurückzukommen, trotz seiner flehentlichen Bitten still zu sein. »Ich habe dir gesagt, was ich in das Glas tat, im Augenblicke, als Mr. Armadale ohnmächtig wurde, fuhr ich fort, erpicht darauf, mich verteidigen zu wollen, wo niemand mich angriff. Ich habe dir gesagt, dass ich die Flasche Branntwein nahm, die an deinem Bette steht, und etwas daraus in die Limonade goss. Wie habe ich wissen können, dass er einen nervösen Widerwillen vor Geruch und Geschmack von Branntwein hat? Sagte er mir nicht selbst, als er wieder zu sich kam, ich bin schuld daran, ich hätte sie warnen sollen, Branntwein dazu zu nehmen. Hat er dich nicht selbst an die Zeit erinnert, wo er mit dir auf der Insel Man war und der Doktor in seiner Unschuld ganz denselben Missgriff machte, den ich heute Abend beging?« Ich legte einen großen Nachdruck auf meine Unschuld und auch mit einigem Rechte. Wie ich auch sonst sein mag, ich darf mich rühmen, keine Heuchlerin zu sein. Soweit Branntwein in Frage kommt, war ich unschuldig. Ich hatte ihn in die Limonade getan, in reiner Unkenntnis von Armadales seltsamer Idiosynkrasie, um den Geschmack von etwas anderem zu maskieren. Worauf ich mir außerdem etwas einbilde, das ist, dass ich nie von meinem Ziele abschweife. Midwinter sah mich einen Augenblick an, als dächte er, ich sei nicht mehr bei Sinnen. Dann kam er zu mir herüber und beugte sich über mich. »Kann dich nichts beruhigen, dass du meine Motive ganz falsch auslegst«, sagte er, »und dass mir nicht einfällt, dir in der Sache Vorwürfe zu machen, so lies das da.« Er zog ein Papier aus der Brusttasche seines Rocks und entfaltete es vor meinen Augen. Es war die Erzählung von Armadales Traum. Augenblicklich war mir die ganze Last von der Brust genommen. Ich fühlte mich wieder Herrin meiner selbst und verstand ihn endlich. »Weißt du, was das ist?« fragte er. »Entsinnst du dich noch dessen, was ich dir in Thorpe Ambrose über Allans Traum gesagt habe? Ich sagte dir damals, dass zwei der drei Visionen sich bereits erfüllt hätten. Ich sagte dir, dass in diesem Hause heute Abend auch die dritte Vision in Erfüllung gegangen ist.« Er schlug die Blätter des Manuskripts um und wies auf die Zeilen, welche ich lesen sollte. Ich las die folgenden oder mindest annähernd die folgenden Worte, wie sie Midwinter aus Allans Munde vernommen und niedergeschrieben hatte. »Zum dritten Male tat sich die Finsternis auf und zeigte mir den Schatten eines Mannes und den Schatten des Weibes beieinander. Der erstere war der vorderste, das Weib stand im Hintergrunde. Von der Stelle, wo er stand, kam ein Ton gleich dem leisen Ausgießen einer Flüssigkeit. Ich sah, wie der Schatten den des Mannes mit einer Hand berührte und ihm mit der anderen ein Glas reichte. Er nahm das Glas und gab es mir. Im Augenblicke, wo ich es an die Lippen setzen wollte, überkam mich eine tiefe Ohnmacht. Als ich wieder zu mir kam, waren die Schatten verschwunden und das Traumgesicht zerronnen. Für den Moment war ich von dem wunderbaren Zusammentreffen so bestürzt wie Midwinter selbst. Er legte die eine Hand auf das offene Manuskript und fasste mich mit der anderen fest am Arme. »Jetzt verstehst du, warum ich zu dir gekommen bin?« fragte er. »Jetzt weißt du, dass die letzte Hoffnung, an welche ich mich anklammerte, die Hoffnung war, deine Erinnerung der Ereignisse dieses Abends möchte mein Gedächtnis Lügen strafen? Jetzt weißt du, weshalb ich Allan nicht behülflich sein will, warum ich nicht mit ihm in See gehen mag, warum ich lüge und komplottiere und dich zu Lügen und Komplotts anstifte, um meinen liebsten und besten Freund von unserem Hause fernzuhalten? Hast du Mr. Brocks Brief vergessen?« fragte ich. Er schlug leidenschaftlich auf das offene Manuskript. Hätte Mr. Brock erlebt, was wir heute Abend gesehen haben, er würde auch empfinden, was ich empfinde, würde sagen, was ich sage. Seine Stimme sank zu einem geheimnisvollen Flüstern herab und seine großen schwarzen Augen funkelten, als er diese Antwort gegeben hatte. Dreimal warnten die Schatten Ellen in seinem Traume und dreimal haben nachher die Schatten in dir und mir Körper gewonnen, fuhr er fort. Du und niemand anders stand an des Weibes Stelle am Teiche. Ich und kein anderer war an Stelle des Mannes am Fenster und du und ich zusammen standen wieder an der beiden Stelle, welche die letzte Vision des Traumes gezeigt hatte. Zu dem Zwecke ist der jammervolle Tag heraufgedämmert, wo wir uns beide zuerst erblickt haben. Zu dem Zwecke hat mich der Einfluss zu dir gezogen, als mich mein Schutzengel vor dir warnte und mich deinen Anblick fliehen hieß. Auf unser beider Leben ruht ein Fluch. An unsere Fußstapfen heftet sich das Verhängnis. Ellens ganze Zukunft hängt davon ab, dass er sofort und für immer von uns scheidet. Treibe ihn hinweg von der Stätte, wo wir wohnen und aus der Luft, welche wir atmen. Jage ihn zu Fremden. Die schlechtesten und gottlosesten unter ihnen werden ihm minder zum Unheile gereichen als wir. Lass seine Yacht ohne uns segeln und wenn er uns auf seinen Knien anflegt, ihn zu begleiten und sage ihm, wie ich ihn in einer anderen Welt lieben will, wo die Bösen aufhören, Übles zu tun und die Müden Ruhe finden. Sein Schmerz übermannte ihn, seine Stimme ward zu einem Schluchzen, als er diese letzten Worte sprach. Er nahm die Erzählung des Traums vom Tische und verließ mich so jählings, wie er hereingekommen war. Als ich ihn die Tür schließen hörte, die ihn von mir schied, dachte ich an das zurück, was er mir über mich selbst gesagt hatte. Über dem Gedanken an den jammervollen Tag, wo wir uns zuerst gesehen hätten, und an den Schutzengel, der ihn vor mir gewarnt, vergaß ich alles andere. Was ich empfand, ist gleichgültig. Ich würde es nicht gestehen, selbst wenn ich es der treuesten Freundin anvertrauen könnte. Wer fragt nach dem Elend eines Weibes, wie ich bin? Wer glaubt daran? Ohne dies sprach er unter dem Einfluss des wahnsinnigen Aberglaubens, welcher ihn ganz in Beschlag genommen hat. Für ihn gibt es alle mögliche Entschuldigungen, für mich gibt es keine. Ich kann mir nicht helfen, ich muss ihm gut sein, trotz alledem, ich muss die Folgen auf mich nehmen und darunter leiden. Es geschieht mir recht, dass ich leide, ich verdiene niemandes Liebe und Mitleid. Gott im Himmel, wie töricht ich bin und wie unnatürlich das alles erscheinen würde, stünde es in einem Romane geschrieben. Es hat eins geschlagen, noch immer geht Midwinter ruhelos in seinem Zimmer auf und nieder. Wahrscheinlich ist er in Gedanken versunken. Nun, ich bin auch in Gedanken. Was soll ich zunächst nun beginnen? Ich werde warten und zusehen. Manchmal passieren seltsame Dinge und die Ereignisse rechtfertigen vielleicht den lieben Mann im nächsten Zimmer, der den Tag verflucht, wo er mich zuerst erblickte. Vielleicht verflucht er ihn noch aus ganz anderen Gründen, als er es jetzt tut. Bin ich das Weib, das der Traum bezeichnet, so wird mir in kurzem eine andere Versuchung entgegentreten und dann wird kein Branntwein in Armedales Limonade sein, wenn ich sie ihm zum zweiten Male reiche. Den 24. Oktober. Erst 12 Stunden sind verflossen, seit ich das letzte Mal in mein Tagebuch eintrug und schon ist jene andere Versuchung gekommen und hat mich überwunden. Diesmal hatte ich keine Alternative. Sofortige Bloßstellung und augenblicklicher Untergang starrten mir in das Gesicht. Ich hatte keine Wahl, ich musste nachgeben, wollte ich mich selbst schützen. In noch deutlicheren Worten, es war keine zufällige Ähnlichkeit, welche mich gestern Abend im Theater erschreckte. Der Opernchorsänger war Manuel selbst. Kaum hatte Midwinter 10 Minuten unser Wohnzimmer verlassen, um sich in seinem Kabinett an die Arbeit zu begeben, als unsere Hausfrau mit einem schmutzigen, dreieckigen Billet in der Hand erschien. Ein Blick auf die Handschrift der Adresse sagte mir genug. Er hatte mich in der Loge erkannt und das Ballett im Zwischenakte ihm Zeit gelassen, meiner Spur nach Hause zu folgen. So viel war mir klar, noch ehe ich den Brief erbrochen hatte. In 2 Zeilen zeigte er mir an, dass er in einer zum Golf hinabführenden Seitengasse warte und dass, wenn ich nicht binnen 10 Minuten bei ihm erscheine, er dies als eine Aufforderung auslegen werde, mich in meiner Wohnung aufzusuchen. Die Begebnisse des gestrigen Tages müssen mich wohl gestählt haben. Jedenfalls dachte und empfand ich nach der Lektion des Briefes mehr wie das Weib, welches ich einst gewesen, als ich seit Monaten gedacht und empfunden habe. Ich setzte meinen Hut auf, ging die Treppe hinab und zum Hause hinaus, als sei nichts vorgefallen. Am Eingange des Gässchens wartete er auf mich. Im Augenblicke, da wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, trat mir mein ganzes elendes früheres Leben wieder vor die Seele. Ich dachte an mein Vertrauen, das er getäuscht. Ich dachte an die grausame Trauungskomödie, die er mir gespielt hatte. Ich dachte an die Zeit, wo ich in Verzweiflung mir das Leben zu nehmen suchte, weil er mich verlassen. Als ich mir alles dies ins Gedächtnis zurückrief und unwillkürlich Midwinter mit dem gemeinen, elenden Schurken vergleichen musste, an den ich einst geglaubt hatte, da wusste ich zum ersten Male, was ein Weib empfindet, welches auch den letzten Schatten von Selbstachtung verloren hat. Hätte er mich in dem Momente insultiert, ich glaube, ich hätte mir's gefallen lassen. Doch es fiel ihm nicht ein, mich zu insultieren, wenigstens nicht in dem rein brutalen Sinne des Wortes. Ich war ihm auf Gnade und Ungnade anheimgegeben und um mich das fühlen zu lassen, nahm er schlau die Maske der Reue und Hochachtung vor. Ich ließ ihn nach Lust und Neigung sprechen, ohne ihn zu unterbrechen, ohne ihn nur noch einmal anzusehen, ohne dass nur mein Kleid ihn streifen durfte, während wir nebeneinander einer stillen Stelle des Strandes zuwandelten. Die elende Beschaffenheit seiner Garderobe und das gierige Funkeln seiner Augen, als ich den ersten Blick auf ihn richtete, waren mir nicht entgangen und ich wusste, es würde, wie es auch geschah, auf eine Bitte um Geld hinauslaufen. Ja, nachdem er mir dereinst den letzten Heller, den ich selbst besaß, und den letzten Heller, welchen ich von meiner alten Herrin erpressen konnte, abgenommen hatte, fragte er mich, während wir jetzt zusammen an der See standen, ob ich es mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, dass er solch einen Rock trüge, wie er ihn anhätte und als Chorsänger sich seinen jämmerlichen Lebensunterhalt verdienen müsste? Mein Abscheu mehr als meine Empörung veranlasste mich endlich zum Sprechen. »Sie brauchen Geld«, sagte ich. »Wie nun, wenn ich zu arm wäre, Ihnen welches zu geben?« »In dem Falle«, entgegnete er, »muss ich daran denken, dass Sie selbst ein Schatz für mich sind. Ich würde mich in die schmerzliche Notwendigkeit versetzt finden, einen der beiden Herren, die ich mit Ihnen in der Oper sah, meine Ansprüche auf Sie begreiflich zu machen, dem Herrn natürlich, den Sie jetzt mit Ihrer Gunst beglücken.« Ich antwortete ihm nicht, denn ich hatte keine Antwort zu geben. Meine Worte wären doch nur verschwendet gewesen, hätte ich ihm seine Ansprüche an mich bestreiten wollen. Er wusste so gut wie ich, dass er auch nicht den Schatten von Anspruch an mich hatte. Allein ebenso gut wusste er, dass der bloße Versuch, einen solchen Anspruch zu erheben, mein ganzes früheres Leben notwendig ans Licht ziehen und mich bloßstellen musste. Noch immer schwieg ich und sah auf die See hinaus. Warum, weiß ich nicht, vielleicht weil ich instinktgemäß lieber irgend sonst wohin sehen wollte als auf ihn. Ein kleines Segelboot näherte sich der Küste. Den Mann, der es störte, verbarg das Segel, aber das Boot war so nahe, dass ich die Flagge auf dem Maste zu erkennen glaubte. Ich sah nach der Uhr. Ja, es war Armadale, der von Santa Lucia herüberkam, uns in gewohnter Weise zu besuchen. Ehe ich meine Uhr wieder in den Gürtel gesteckt hatte, sah ich die Mittel und Wege, mich aus der entsetzlichen Lage zu ziehen, in der ich mich befand, so deutlich vor mir, wie ich sie jetzt vor mir sehe. Ich kehrte um und schritt einem höheren Punkte des Strandes zu, wo mehrere Fischkähne an das Land gezogen waren, die uns den Blicken jedes unten Landenden vollkommen verbargen. Manuel sah wahrscheinlich, dass ich meine bestimmte Absicht dabei hatte und folgte mir, ohne ein Wort zu äußern. Sobald wir unter dem Schirme der Boote sicher waren, zwang ich mich zu meiner eigenen Rettung, ihn wieder anzusehen. Was würden Sie sagen, fragte ich, wenn ich nicht arm, sondern reich wäre? Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen 100 Pfund geben könnte? Er stutzte. Ich sah deutlich, dass er sich nicht auf die Hälfte der erwähnten Summe Hoffnung gemacht hatte, dass seine Zunge log, während sein Gesicht die Wahrheit sprach, und dass er mir zur Antwort gab, »Lange nicht genug«, ist überflüssig zu bemerken. »Wie wäre es«, fuhr ich fort, ohne von dem, was er sagte, Notiz zu nehmen, »wie wäre es, wenn ich Ihnen das Mittel zeigen könnte, wodurch Sie sich doppelt, dreimal, fünfmal so viel wie 100 Pfund zu verschaffen vermöchten? Wären Sie kühn genug, Ihre Hand auszustrecken und es zu nehmen?« Von neuem funkelten seine Augen vor Begierde. In atemloser Erwartung meiner nächsten Worte sank seine Stimme zu einem Flüstern herab. »Wer ist die Person?« fragte er. »Und welches Risiko ist dabei?« Ich antwortete ihm auf der Stelle in den deutlichsten Worten. Wie ich ein Stück Fleisch der wilden Bestie vorgeworfen hätte, die mich verfolgte, so warf ich ihm Armadale vor. »Die Person ist ein reicher junger Engländer«, sagte ich. »Er hat eben die hier im Hafen liegende Yacht Dorothea gemietet und braucht nun einen Bootsmeister und eine Mannschaft. Sie sind vor dem Offizier in der spanischen Marine gewesen. Sie sprechen Englisch und Italienisch gleich geläufig. Sie sind mit Neapel und allem, was zu ihm gehört, gründlich bekannt.« »Der reiche junge Engländer kennt die Sprache nicht und der Dolmetscher, welcher ihm dient, versteht nichts vom Seewesen. Er weiß nicht mehr, wo und wie er sich hier an diesem fremden Orte die nötige Hilfe verschaffen soll, kennt die Welt nicht besser als das Kind, das dort mit seinem Stöckchen Löcher in den Sand gräbt und trägt all sein Geld in Kreditbriefen bei sich. So viel hinsichtlich der Person.« »Das Risiko mögen Sie selbst schätzen.« Mit jedem Worte, welches ich sprach, wurde der gierige Glanz in seinen Augen heller und heller. Ehe ich geendet hatte, war er schon völlig bereit, das Risiko zu übernehmen. »Wann kann ich den Engländer sehen?« fragte er hastig. Ich näherte mich dem der See zugekehrten Ende des Kahns und bemerkte, dass Allen eben ans Land stieg. »Sie können ihn jetzt sehen«, antwortete ich und deutete auf die Stelle. Nach einem langen Blicke auf Armadale, der sorglos den Hang des Strandes hinanschlenderte, zog sich Manuel hinter das schützende Boot zurück. Er wartete einen Augenblick, versank in tiefes Nachdenken und stellte mir dann, diesmal im leisesten Flüstern, eine neue Frage. »Wenn das Schiff bemannt ist«, sagte er, »und der Engländer in See sticht, wie viele Freunde werden mit ihm segeln?« »Er hat nur 2 Freunde hier«, entgegnete ich, »den anderen Herrn, den Sie in der Oper gesehen haben, und mich. Er wird uns beide einladen, ihn auf der Fahrt zu begleiten, wir werden beide aber ablehnen.« »Stehen Sie mir dafür?« »Ich stehe Ihnen unbedingt dafür.« Er ging ein paar Schritte von mir fort und blieb dann, das Gesicht von mir abgewandt, abermals nachdenkend stehen. Alles, was ich sehen konnte, war, dass er seinen Hut abnahm und sich die Stirn mit dem Taschentuch abwischte. Alles, was ich hören konnte, dass er in höchster Aufregung in seiner Muttersprache zu sich selbst sprach. Als er zu mir zurückkam, bemerkte ich eine Veränderung an ihm. Sein Gesicht überzog ein hässliches, fahles Gelb und seine Augen sahen mich mit feindseligem Misstrauen an. »Eine letzte Frage«, sagte er und trat näher an mich heran, während er mit einem auffälligen Nachdruck fortfuhr. »Was haben Sie für ein Interesse bei der Sache?« Ich schrak vor ihm zurück. Die Frage mahnte mich, dass ich ein Interesse bei der Sache hatte, das mit dem anderen Interesse, Manuel und Midwinter voneinander fernzuhalten, ganz und gar nicht im Zusammenhang stand. Bis jetzt hatte ich bloß daran gedacht, dass Midwinters Fatalismus mir den Weg gebahnt hatte, indem er von vornherein Armadale jedwedem Fremden preisgab, der diesem in seiner Verlegenheit zu Hilfe kam. Bis jetzt war das Einzige, was ich im Auge hatte, der Gedanke gewesen, durch Aufopferung Armadales mich selbst gegen die Bloßstellung zu schützen, die mir drohte. In meinem Tagebuche lüge ich nicht. Ich heuchle nicht, dass ich keinen Augenblick Armadales Geldbeutel oder die Sicherheit von Armadales Leben in Erwägung gezogen habe. Ich hasste ihn zu wütend, um mich um die Fallen zu kümmern, die meine Zunge ihm vielleicht unter die Füße legte. Gewiss aber hatte ich vor jener letzten Frage nicht bedacht, dass Manuel, wenn er in seiner gewissenlosen Geldgier seinen eigenen Zwecken diente, auch meine Pläne förderte. Die eine, alles andere überwiegende Sorge, mich von einer Bloßstellung vor Midwinter zu retten, hatte meinen Geist derart erfüllt, dass sie jeden anderen Gedanken ausschloss. Da ich nicht alsbald antwortete, so wiederholte Manuel seine Frage in einer anderen Wendung. »Sie haben mir Ihren Engländer vorgeworfen«, sprach er, »wie man Weiland dem Cerberus seinen guten Bissen zuwarf. Würden Sie dazu so völlig bereit sein, wenn Sie nicht noch Ihre besonderen Motive dazu hätten? Ich wiederhole meine Frage. Sie haben ein Interesse bei der Sache. Worin besteht es?« Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 18. November 2023.